Die Kindergruppen, die an den 32. Ferien im internationalen Kinderferienheim Songdo-won teilnehmen, besuchte Mandyong, der Geburtsort des Präsidenten Kim Il-sung. Sie besichtigten ferner den Schülerpalast Mangyongdae, den Palast für Wissenschaft und Technologie, das Delfinarium Rungda, das Naturkundemuseum, den zentralen Zoologischen Garten und weitere.